Упражнение 8, страница 166. А. Für. Grüßt. Prüfung. Schüler. Müssen. 5. Wünschen. Glück. Söhne. Schön. Gewöhnlich. Persönlich. Können. Möchte. Wörter. Töchter.